Putin, wieso mögen deine Landsleute mich nicht? Sie denken, du bist schuld an ihrem Unglück. Warum? Weil ich habe ihnen gesagt. Guten Morgen, es ist Samstag. Hier beginnt ein neues Niemandsland. Genauer gesagt, Samstag, der 6. Dezember 2014. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. 2 Stunden live hier vom Zentrum von Barcelona, von der Plaza Real, mit Musik, Kultur, Nachrichten, Hintergründe, Neues aus der Geschichte und Altes aus der Geschichte. Manchmal auch mit jeder Menge guter Laune. Zum Teil natürlich auch mit Horrornachrichten, Katastrophen und deprimierenden Dingen, die wir dann versuchen, in ihren Hintergründen zu beleuchten. Aber immer mit viel Musik. Und unserer Idee von einem freien, nicht kommerziellen Radio. Hallo. Der Kleine. Nein, das ist nicht Nikolasi, das ist Osterhasi. Nikolasi. Nein, das ist nicht Nikolasi. Weißt du, jetzt ist ja Frühling. Es ist ja jetzt nicht mehr Winter. Nikolasi. Nein, das ist Osterhasi, weißt du? Osterhasi mit den Olli. Der bringt Gabki für das Bubele. Ja. Nikolausi. Nein, weißt du, das handelt sich hier nicht um Nikolausi. Das ist Osterhasi, nicht? Das ist ein Osterhasi, kein Nikolausi, gell? Nikolausi. Ja, also nein, jetzt hör doch einmal zu, nicht, wenn ich dir schon sag, das ist es handelt sich hier nicht um ein Nikolasi, sondern um ein Osterhasi. Nein? Jetzt sieh doch das einmal endlich ein, nein? Nikolasi. Ja, also ja Rotzbubfrecher. Ja, wie soll ich dir denn noch erklären? Also sowas nein, gleich schmier ich da eine, nein? Ja, Herrschaftszeitenmalefiz, jetzt widerspricht er ständig, nicht? Jetzt hört doch einmal zu, nicht? Wenn ich schon sag, das ist Osterhasi, nicht? Nikolasi. Ja, das ist kein Nikolasi, nicht? Jetzt, also, wenn einer mal sich in einen Gedanken förmlich hineinverrennt, dann ist er ja wie vernagelt, nicht? Nikolasi. Ja, also so, ja, also du Rotzbub. Nicht? Das ist ein Osterhasi, das ist kein Nikolasi. Osterhasi, verstanden? Osterhasi! Er spielt die Teller im Südwesterhaus in Wenningstedt. Weiß gar nicht, wann ich den ersten Blick aufgefangen habe. Vielleicht ein Lächeln überm vollbeladenen Tablett. Meist siehst du ja nur die schwarzen Hände bei der Tellerrückgabe. Sie sagen Johnson zu ihm und morgens treff ich ihn manchmal beim Laufen zwischen Westerheide und Klappoltal. Da kommt er mir schlingend auf sandigen Wegen mit seinem alten, klapprigen Fahrrad entgegen. Ich sage Jumbo Johnson, er sagt Moin Moin Mister, ob es stürmt oder schüttet oder gerade über der Liste, Dünenstahl blau, der Himmel auf Cloud, ist er! Lächeln immer auf großer Fall. Clark Kimming, Röhmann. Er sagt, der Job ist in Ordnung, er kommt klar mit dem Geld. Er hat das Fahrrad und den Mellhörn, sein eigenes kleines Zimmer. Er sagt, die Küche ist der beste Platz auf der Welt. Und die Leute sind nett, also fast alle und fast immer. Manchmal guckt er durch die Durchreiche, das sollen sie zwar nicht, auf die weißgedeckten Tische mit dem Kerzenlicht. Und von den halbvollen Tellern, die die Mädchen erbräunen, spielt er fort, wovon sie zu Hause alle nur träumen. Jumbo Johnson, er sagt moin moin Mister, ob es stürmt oder schüttet oder gerade über der Liste. Düne stahlblau, der Himmel auf klar, ist da mit einem Lächeln immer auf großer Fall. Clark Kimmel, der Wind treibt Regen her von See und Wolken schwer und kaum. Er hat die bunte Wollmütze tief ins Gesicht gezogen. Er sagt, die Leute hier haben in ihren Augen das Blau, das ihrem Himmel so oft fehlt und dem Meer und den Wogen. Manchmal sitze ich neben ihm im Bambushäuschen in Lee, hör ihm zu, wenn er von seinem Dorf erzählt und seh. Und beide unterm Baum in der Savanne sitzen und seinem kleinen Bruder einen Mercedes-Stern schnitzen. Ich sage Jumbo Johnson, er sagt moin moin Mister, ob es stürmt oder schüttet oder gerade über der Liste. Dünne Stahlblau, der Himmel auf klar, ist er mit einem Lächeln immer auf großer Fang. Clark Kimmel. Er ist nicht fremd hier und ist dennoch verloren irgendwo. Zwischen Cafés und Containern, Bistros und Juwelieren. Die blonde Frau, die manchmal her sieht, meint das nicht wirklich so. Und immer Angst, es stimmt was nicht mit den Papieren. Manchmal sehe ich ihn spät in der Telefonzelle stehen, dann kann ich in seinen Augen so ein Leuchten sehen. Als könnte er von fern die Stimmen seiner Ahnen hören, die ihn in der Inselnacht, hey Johnson, du schaffst das beschwören. Ich sage Jumbo Johnson, er sagt moin moin Mister, ob es stürmt oder schützt oder gar über der Liste. Düne stahlblau, der Himmel auf klar, ist er mit einem Lächeln im auf großer Fall. Clark Kimmel, Röhmann. Clark Kimmel, I'm Kindermann. Kakimeng. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Kino in der Weimarer Republik. Die Weimarer Jahre gelten heute als die beste Zeit des deutschen Films. Meisterwerke wie Nosferatu und Metropolis entstanden, die auch in Hollywood noch immer Regisseure inspirieren. Es war die Zeit, in der sich der Film von einer Jahrmarktsattraktion zu einer Kunstgattung mit eigener Industrie entwickelt hatte, zu einem der wichtigen Wirtschaftsfaktoren. Rund 500 Filme wurden im Jahr 1919 in Deutschland produziert, übertroffen nur von Hollywood. Mehr als 20.000 Menschen arbeiteten in der deutschen Filmindustrie. 3.000 Kinos gab es im Land. Täglich besuchten sie 1 Million Menschen, ein Massenphänomen. Ob also das Kino gut oder schlecht ist, es ist auf alle Fälle einem Schauspielhaus 100-mal vorzuziehen, hatte der Wiener Essayist Egon Friedell 1913 geschrieben. Damals war das noch eine Provokation. Die Anziehungskraft des neuen Mediums war vielen Sittenwächtern und Intellektuellen suspekt. Sie reagierten mit Misstrauen und Verachtung. In der Zeitschrift Deutsches Volkstum sprach der Publizist Wilhelm Stapel, ein bekennender Antisemit, 1919 vom seelischen Zermürbungsapparat des Kinos. Es bilde einen neuen geistig wie sittlich minderwertigen Menschentyp, den Homo Cinematicus. Aber auch Alfred Döblin, der progressive Schriftsteller und Arzt, lästerte 1922 im Prager Tageblatt. Möglicherweise gehöre der Film mehr unter die Schnapssorten als unter die Kulturprodukte. Aber auch die Syphilis ließ sich durch Ignorierung nicht an Ausdehnung beirren. Immerhin war er Realist. Der Film ist verbreiteter als das Theater, besuchter als das Theater. Infolgedessen soll man die größte Aufmerksamkeit auf den Film legen. Sogar Kurt Tucholsky, der große linksliberale Autor der Republik, verspottete das Kino als hohlen Zeitvertreib. Es mache dem Gehirn sogar nichts zu schaffen, du brauchst nur zu gaffen, dichtete er 1919. Man hat keine Skrupel, man hat keinen Einwand, man sitzt einfach da und starrt auf die Leinwand. Aber was gab es dort auch nicht alles zu entdecken? Die Jahre der Weimarer Republik gelten heute als die beste Zeit, die das deutsche Kino je hatte. Neben unzähligen Filmen, die längst vergessen sind, entstanden Meisterwerke, die bis heute nicht nur Cineasten und Filmhistoriker begeistern, sondern auch als Sinnbild der Epoche gelten können, als Sensoren für gesellschaftliche Entwicklungen. Das trifft besonders für Robert Wienes Das Kabinett des Dr. Caligari zu, uraufgeführt im Februar 1920. Ein früher Horrorfilm und bis heute einer der bekanntesten Stummfilme überhaupt. Caligari ist ein Schausteller, der wie die ersten Kinobetreiber über Jahrmärkte und Rummelplätze zieht. Seine Attraktion, sein Schaustück, ist der Schlafwandler Cesare, der die Zukunft voraussagt, auf Caligaris Kommando hört und möglicherweise sogar Morde für ihn begeht. Der Doktor führt offenbar ein Doppelleben, denn eigentlich ist er Leiter der örtlichen Irrenanstalt. Oder ist alles nur eine einzige Halluzination, die Einbildung eines Wahnsinnigen? Mit expressiven Bildern und grotesk verzerrten Perspektiven beschwor Wiene eine bedrohliche Atmosphäre herauf. Damit sei sein Film Teil der existenziellen Unsicherheitserfahrung, die für die frühe Weimarer Republik kennzeichnend ist, analysiert der Kulturwissenschaftler Anton Kais. 3 Tage vor der Caligari-Premiere hatte im Münchner Hofbräuhaus ein gewisser Adolf Hitler das Gründungsprogramm der NSDAP verkündet. Als die Nazis 1933 an der Macht waren, verboten sie, neben vielen anderen Werken, auch Wienes Film und diffamierten ihn als entartete Kunst. Von Caligari zu Hitler nannte der Soziologe Siegfried Krakauer denn auch die bekannteste Studie zum Kino der Weimarer Republik, erschienen 1947. Und so nennt auch der Regisseur Rüdiger Suchsland seinen neuen Dokumentarfilm zum Thema. Eine Zeitreise, bei der man dem Kino dabei zusehen kann, wie es sich selbst erfindet. Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten entwickelten in den 20er Jahren etliche jener Genres und Figuren,

es ist immer noch nicht klar, wann es kommt, wie es kommt, aber es wird kommen. Das Freihandelsabkommen TTIP. Genau dieses Freihandelsabkommen TTIP bedroht die kulturelle Vielfalt unter vielen anderen Übeln, die am Horizont herangeschwebt kommen. Ein Hauptargument gegen TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, ist die Intransparenz. Niemand außer den US- und europäischen TTIP-Delegationen erhält Zugang zu den Vertragsentwürfen. Was wir bisher über TTIP wissen, verdanken wir einigen EU-Beamten. Man könnte sagen, die mutig genug waren, Details aus den Verhandlungen zu leaken. Die haben also Details geleakt. So viel ist klar. TTIP festigt den Einfluss transnationaler Konzerne auf den Welthandel, auch für die nächsten Generationen. Mit dem sogenannten Investorenschutz verschaffen sich globale Konzerne ein Klagerecht, das einer Beseitigung demokratischer Grundrechte gleichkommt. Sobald Geschäftsmodelle mit nationalen Rahmenbedingungen kollidieren, können letztere als Diskriminierung vor einem intransparent tagenden Schiedsgericht geltend gemacht werden. Diese Schiedsgerichte sind Privatgerichte, die irgendwo auf einer Insel, vielleicht in einem Steuerparadies, tagen und dann über eine Region hier in Europa Recht sprechen. Grotesk. Das betrifft potenziell auch Künstler und die freischaffende Kulturszene. Denkbar ist beispielsweise, dass Hollywood-Studios gegen öffentliche Filmförderung klagen, da diese als diskriminierende Subvention betrachtet werden. Oder nehmen wir die Buchpreisbindung. Die Buchpreisbindung oder eine zu laxe Durchsetzung von Urheberrechten gegenüber Nutzern von Tauschbörsen dürften unter Beschuss geraten. Konzerne diktieren zunehmend die Art, wie wir Kultur konsumieren, produzieren und teilen. Gesetze wie das vom Springer-Konzern in den Koalitionsvertrag eingebrachte Leistungsschutzrecht lassen sich mittels TTIP leicht über Grenzen hinweg durchsetzen. Erste rechtliche Voraussetzungen hierfür wurden in der EU und den USA bereits geschaffen. Das bedroht auch den Urheber von multimedialen und kollaborativ entstandenen Werken. Der scheitert schon heute an den Hürden von Lizenzierungszwängen, sofern er nicht von einem internationalen Verlag vertreten wird. Geschlossene Infrastrukturen im Netz, die Errichtung eingehegter Systemplattformen von Apple, Google bis Amazon, behindern den Zugang für alternative Künstler. Gravierend wird sich eine Abkehr von der Netzneutralität auswirken. Wenn Verlagsriesen gemeinsam mit Infrastrukturanbietern Inhalte an eigene Netze binden, bleiben für die kleinen Anbieter nur noch digitale Fußwege statt der Datenautobahn übrig. Das betrifft besonders selbstvermarktende Urheber, von Filmemachern bis Musikproduzenten. In den USA stellen Konzerne wie Warner Cable schon jetzt den Netzzugang und die Inhalte bereit und bestimmen die Priorität für das jeweilige Datenpaket. Durch eine Investorenschutzklage könnte die Netzneutralität auch hierzulande bzw. in Deutschland und hier in Spanien fallen. Thank you. Zimmer warm. Egal ob's stürmte oder schneite, es gab eine Zeit, da waren wir reich, obwohl arm, unsere Zukunft endlose Weite. Jetzt wohne ich mit dir, sechs Zimmer und ein Klavier, auf dem niemand spielt. Draußen dämmert es und ich friere, obwohl das Gas auf 30 Grad gestellt ist. Ni lyssnar på Niemandsland. Ett radioprogram på tyska. 91,4 FM kontrabanda. En fri röst i en värld med lite frihet. Was ist TTIP? Das Internet vernetzt alle Teile der Welt. So fordern immer mehr Menschen den offenen Zugang zu Wissen und Mitbestimmung. Internationale Konzerne sehen dadurch ihr Geschäftsmodell gefährdet. Sie fürchten den Verlust von Macht. Handelsabkommen wie TRIPS und ACTA sollen dagegen Grenzzäune errichten. Sie repräsentieren undemokratische Konzernmacht und Intransparenz. Abgeschirmt von Medienberichten und der Beteiligung der Bürger verhandeln zurzeit die USA und Europa TTIP. Gegenstand ist ein Abkommen zur größten Freihandelszone des Planeten. TTIP droht mit einschneidenden, nicht umkehrbaren Veränderungen für Europa. Arbeitnehmerrechte, Bankenkontrolle und Klimaschutz sollen weit unter europäische Normen fallen. Genfood, Hormonfleisch und Chlorhühnchen landen dann auf unseren Tellern. US-amerikanische Industriestandards greifen unsere vielseitige Landwirtschaft an. Das Klagerecht und hohe Regressforderungen von Konzernen bedrohen regionale Märkte und unsere Bürgerrechte. Ein europäischer Datenschutz wäre nichtig. Stopp TTIP. Für ein öffentlich verhandeltes, weltweites Abkommen unter breiter demokratischer Beteiligung. Stopp TTIP. Zuerst der Mensch, dann der Markt. Stopp TTIP. Denn die Welt gehört uns allen. We'll be right back. klarer, hellblauer Himmel heute hier über der gräflichen Stadt Barcelona. Temperaturen kühl bis kalt. Feucht ist es hier immer. Am Mittelmeer haben wir immer ein sehr feuchtes Klima. Es verspricht, ein schöner Tag zu werden. Vielleicht der erste richtige, kühle, kalte, schöne Herbsttag in diesem Jahr. Die anderen Herbsttage waren ja alle ziemlich schmuddelig. Es ist gefühlte 20 vor 11 am Samstagmorgen, 6. Dezember 2014. Es ist der Nikolaustag. Ich habe hier mal die Internetseite von Wikipedia deutsch aufgeschlagen. Und da steht Folgendes. Nikolaus ist ein männlicher Vorname und Familienname. Die weibliche Entsprechung ist Nicole oder Nicola. Der Nikolaus, der uns aber interessiert, ist der berühmte Nikolaus von Myra. Da haben wir hier eine Abbildung, eine russische Ikone von Alexa Petrov von 1294. Da sieht man doch einen sehr edlen Charakterkopf mit Bart, schön geschnittenem Bart, straff zurückgekämmtem Haupthaar in grau-weiß und der Mann trägt eine Art Bischofstalar. Er hält die Bibel in der Hand, die Finger gespreizt zum Zeichen des Segnens. Und das Ganze ist, wie gesagt, in Ikonengold und in den typischen Ikonenfarben gemalt. Nikolaus, auch Nikolaus mit K und mit C geschrieben, ist griechischen Ursprungs. Griechisch Nikolaos, zu griechisch Nike, ist Sieg und Laos ist Volk, also Kriegsvolk. Übersetzt, Nikolaus fand im Mittelalter Verbreitung als Name des heiligen Nikolaus, der im 4. Jahrhundert Bischof von Myra, das war in Ligien, war. Heute Türkei. Um seine Person bildeten sich zahlreiche Legenden. Er wurde zunächst in der Ostkirche verehrt, dann breitete sich sein Kult auch im Abendland aus. Er war im Mittelalter in Deutschland Patron der Schüler und zahlreicher Stände. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Kurzform Klaus ein häufiger Vorname. Zurzeit erfreut sich die Form Niklas großer Beliebtheit. Dann habe ich hier eine riesenlange Liste, Varianten und Sprachen. Miksleus, Mikslas, Mikslavs, Miklavs, Miklos, Ungarisch, Mikolai, Polnisch, Mikula, Kroatisch, Mikulasch, Mikulos, Mikolai, Mikolo, Mikulaus, Nekel, Mekel, Nikola, Nikolo, Nikolas, Niklas, Niklo, Nikol, Nikola, Nikola, Nikola, Nikolä, Nikolas, Nikolas, Nikolas, Nikolas, Nikolao. Nikolaus, Nikolaus, Nikoli, Nikolin, Nikolusi, Niklas, Niklos, Niklus, Vraftjesen, Nikolaisin, Kolja, Russisch, Nikolai, Nikolaus, Nikolina, Nikologo, Nils, zum Beispiel auf Dänisch, Nils, Nikolov, Neoklas, Neoklas auf Irisch. Dann gibt es Kurzformen, jede Menge, Klaas, Klaus, Klau, Kol, Kiko, Koko, Klaas, Kal, Kai, Klaus, Kolja, Kolja, Kolja, mit Y manchmal geschrieben, Niki, Niki, Niki, Niki, Niki, Niki, mit Ks, mit Cs, Niki, mit G, Nike, Nils, Nini, Nigels, Nigel, Niku, Nigu. Kinder interessiert, ist der Einlegebrauch, das heißt das nächtliche Füllen der Schuhe oder ähnliches. Das basiert auf der Legende von den drei Jungfrauen, die nachts vom heiligen Nikolaus beschenkt wurden. Ursprünglich war der Nikolaustag auch der Tag der Weihnachtsbescherung. In einigen Ländern ist er dies auch heute noch. Erst der Ablehnung der Heiligenverehrung durch die Reformation wurde die Bescherung in vielen Ländern auf Weihnachten verlegt. Und infolgedessen wurde Nikolaus als Gabenbringer mancherorts vom Christkind abgelöst. Zum kulturgeschichtlichen Verhältnis zwischen Nikolaus und Christkind im Weihnachtsbrauchtum sollte man den Artikel natürlich zum Christkind näher untersuchen. Das machen wir aber erst zu Weihnachten. Im Zuge dieses wechselseitigen Verhältnisses hat sich im 19. Jahrhundert das US-amerikanische Brauchtum um den Weihnachtsmann Santa Claus entwickelt, die heute weltweit dominierende, merkantil bestimmte Rezeption des heiligen Nikolaus. In mittelalterlichen Klosterschulen gab es den Brauch, dass die Kinder sich am Nikolaustag einen Kinderbischof aus ihren Reihen wählen durften. Nach dem Prinzip der verkehrten Welt predigte er den Erwachsenen und durfte ihr Verhalten tadeln. An einigen Orten blieb er bis zum 28. Dezember, dem Tag der unschuldigen Kinder, im Amt. Schiffchen setzen nennt man den seit dem 15. Jahrhundert bekannten Brauch, bei dem aus Papier oder anderem Material Nikolausschiffe gebastelt wurden, in die der Heilige seine Gaben legen soll. Hintergrund für diesen Brauch dürfte das Schifferpatronat sein. Auch heute noch findet sich auf vielen Handelsschiffen ein Bildnis des heiligen Nikolaus. Das Nikolausschiffchen wurde später durch Stiefel, Schuh oder Strumpf abgelöst, zu denen später noch der Gabenteller hinzukam. Kinder stellen am Vorabend des Nikolaustages Schuhe, Stiefel oder Teller vor die Tür oder hängen Strümpfe vor den Kamin, damit der Heilige sie auf seinem Weg durch die Nacht mit Nüssen, Mandarinen, Schokolade, Lebkuchen usw. füllen kann. Außerdem gibt es morgens gern einen aus Hefeteig gebackenen Nikolaus. In vielen Erzählvarianten beschenkt und lobt der heilige Nikolaus die guten Kinder, während er die bösen tadelt und durch Schläge mit seiner Rute bestraft. Welche Kinder im letzten Jahr gut und welche böse waren, liest er in seinem goldenen Buch. Viele Eltern laden natürlich einen ehrenamtlichen oder bezahlten Nikolaus ein, den Kindern zu Hause eine derartige Predigt zu halten, die jedoch stets mit einer Bescherung endet. Im Luxemburgischen gibt es bis heute üblicherweise Geschenke zum 6. Dezember und weniger zu Weihnachten. Gibt es ja eine große Polemik mittlerweile in Holland. Da hat der Nikolaus nämlich einen Assistenten, der ist meistens schwarz, und da haben sich Antirassisten beschwert, dass das ja eine rassistische Kampagne sei, da einen Weißen schwarz zu färben, das ist dann der böse Assistent des Nikolaus, der die Kohlen und die Schläge verteilt, und darum gab es dann sogar Angriffe auf professionelle Weihnachtsmänner mit ihren Begleitern. Als furchteinflößende Gehilfen bekam der heilige Nikolaus in verschiedenen Ländern also Begleiter zur Seite gestellt. Diese gehen vermutlich auf den Satansmythos, vorchristliche römische Saturnalien und Panverehrung, germanisches oder vielleicht im Alpenraum auch vorbayerisches Brauchtum zurück und stellen das Gezähmte und auch das projizierte Böse schlechthin dar. Teilweise fand auch eine Aufgabenübertragung statt. So ist in dem Gedicht von Theodor Storm der Begleiter der Gabenbringer. Beziehungsweise der Begleiter der Gabenbringer und nicht der Nikolaus. Ja, also wie gesagt, im niederländisch-niederdeutschen Sprachraum ist der Zwarte Piet, der Schwarze Peter, der Helfer von Sinterklaas, vom heiligen Klaus. Andere Figuren sind vom Schimmelreiter im frühen Ostpreußen, Bullaklaas im Norddeutschen oder Beelzebub im Rheinland, Hans Trapp im Elsass, Hausecker im Luxemburgischen, in Frankreich Père Fouettard, Rüpels oder Rüppels in Deutsch-Lothringen, Pelzebock oder Hans Muff im Rheinland, Pelznickel am Mittelrhein, Klaus im Allgäu bis zum Schmutzli in der Deutschschweiz, erstere teilweise noch in Nähe zur Ruprechtsgestalt. Letztere stellen dann schon den Übergang zum Krampusbrauch dar. Im südlichen Raum gesellen sich mit dem alemannischen Kinderfresser Chindlifressach und der bayerischen Butzenbercht dann auch Schirschpferchtenfiguren zu Nikolaus und Ruprecht und bilden passenartige Gruppen. Zum Abschluss dieses Beitrags möchte ich eine Bauernregel zum Nikolaustag vorlesen. Regnet es an Nikolaus, wird der Winter streng, ein Graus, trockener St. Nikolaus, milder Winter rund ums Haus. Fließt zu Nikolaus noch Birkensaft, kriegt der Winter keine Kraft. Und die letzte Bauernregel, St. Nikolaus spült die Ufer aus. nicht kapiert, denn man muss nichts können, nur konsumieren. Alles verkauft, nichts ist mehr da und man selbst auch nicht mehr in Gefahr. Alles gesaugt und nichts gefunden, denn man muss nichts suchen, muss nichts erkunden. Alles gesagt und doch geschwiegen, nichts hinterfragt bei all den Lügen. Alles geklaut und nichts verbrochen, denn man muss nichts haben, muss nichts haben. Alles ausprobiert, nichts hat geklappt und das Selbstdesign komplett verkackt. Alles gesehen und nichts erlebt, sich im Kreis gedreht, die ganze Zeit. Wenn nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Alles gesehen und nichts erlebt, virtuell kapiert, real verpeilt. Ein Leben wie zurechtgelegt, sich selbst so nah und doch so weit. Denn das Erzählte reicht, nicht das Erreichte zählt. Alles gesehen und nichts erlebt, alles gesehen und nichts erlebt, denn das Erzählte reicht, nicht das Erreichte zählt. Alles gesehen und nichts erlebt, alles gesehen und nichts erlebt. Zwölf Jahre Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Niemandsland. Niemandsland. Niemandsland. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. Es ist Samstag, der 6. Dezember 2014. Die vermischten Katastrophen und Hintergründe im Niemandsland. Aber die tapferen blauen deutschen Schaffnerjungs verrollten sie. Der Rest wurde am Boden zerstört. Räder müssen rollen für den Sieg. Ciao. Es folgen weitere Nachrichten aus dem Nahen Osten. Rom. Palästinenserführer Yasser Arafat erhielt eine Privataudienz beim Heiligen Vater und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Die Topmeldung in dieser Woche ist natürlich der Jahrestag der Katastrophe von Bhopal. Am Mittwoch dieser Woche gab es also den Jahrestag 30 Jahre später. In der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1984 strömte hochgiftiges Gas aus einer Pestizidfabrik im indischen Bhopal. Tausende Menschen starben, 200.000 erkrankten, ein Massensterben. Bis heute steht Bhopal für das schlimmste Chemieunglück aller Zeiten und noch immer fordert es neue Opfer. Eckernold meldet. Eine weitere Top-Meldung diese Woche ist die Hausdämmung. In Deutschland. Am Mittwoch dieser Woche soll das Dämmen von Häusern in Deutschland endgültig zur nationalen Aufgabe werden. Mit dem sogenannten Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, mit weiteren Fördermitteln und neuen steuerlichen Anreizen will das Kabinett Merkel sicherstellen, dass die Energiewende gelingt. Es ist ein sehr ambitioniertes Projekt, zudem ein sehr lukratives, vor allem für Teile der Wirtschaft, aber es darf bezweifelt werden, dass es auch sinnvoll ist. Ein Team von Redakteuren des Magazins Der Spiegel reiste durch die Republik, traf Mieter und Vermieter, die sich über den Dämmwahn beschwerten. Architekten, die vor den Folgen luftdicht verpackter Häuser warnten und recherchierte, wie Industrie- und Lobbyverbände die Gefahren der Dämmstoffe verharmlosen. Soeben erreicht uns eine Sondermeldung aus Jerusalem. Wegen geht nicht und der Messias kommt nicht. Thema deutsche Identität. Wer ist deutsch? Die Definition nationaler Identität hat sich grundlegend verändert. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Demnach definiert die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung das Deutschsein nicht mehr ausschließlich über Abstammung, sondern über andere Kriterien. An erster Stelle steht die deutsche Sprache. 96,8% der Befragten waren der Meinung, Deutsch sei, wer Deutsch sprechen könne. Am zweithäufigsten nannten 78,9% zusätzlich das Vorhandensein eines deutschen Passes als Bedingung. Nachrichten aktuell! Lediglich 37% meinten, ein Deutscher müsse auch deutsche Vorfahren haben. Gleichzeitig förderte die Untersuchung zahlreiche Ressentiments zutage, speziell gegenüber Muslimen. So gaben 37,8% an, dass nicht deutsch sein könne, wer ein Kopftuch trage. Die Studie Deutschland postmigrantisch gehört zu den bislang größten Erhebungen auf dem Gebiet der Integrations- und Migrationsforschung in der Bundesrepublik. Rund 2 Jahre lang hatte ein Wissenschaftlerteam um die Berliner Forscherin Naika Furalan an der Untersuchung gearbeitet. Insgesamt wurden 8.270 Personen jeweils 80 bis 100 Fragen gestellt. Die ausführlichen Ergebnisse der Studie werden in den nächsten Tagen in der Berliner Humboldt-Universität vorgestellt. Im darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen und gläserne Opferstücke einzuführen. Dann ist man in Berlin empört über einen sogenannten Enthüllungsskandal. Der Spiegel schreibt hierzu: Jagdfieber in Berlin, die innere Sicherheit. Aus Ärger über Enthüllungen in den Medien will die Bundesregierung gegen Informanten mit einer Strafanzeige ermitteln lassen. Was als Abschreckung gedacht ist, wird das Vertrauen der Bürger in den Staat beschädigen. Reinhold Messner? Ja, gegen Obama bzw. die US-Regierung war man zu feige, eine Strafanzeige zu stellen. Die haben nämlich nur das Handy von Merkel abgehört, das Handy von Millionen und Abermillionen deutschen Bürgern. Internet spioniert, die Computer ausspioniert, das ist egal. Aber gegen Journalisten, die etwas veröffentlichen, was aus dem Innenministerium durchgesickert ist, gegen die wird Strafanzeige erstellt. Toll. Aber schauen wir mal, worum geht's eigentlich? Auslöser für die beabsichtigte Strafanzeige der Regierung ist die Berichterstattung des Spiegels und der Süddeutschen Zeitung. Am 20. Oktober hatte der Spiegel zum Beispiel gemeldet, der Bundesnachrichtendienst BND mache pro-russische Separatisten für den Absturz von Flug MH17 in der Ukraine verantwortlich. Wir erinnern, da wurde ein Flugzeug abgeschossen, über 200 Menschen starben. Der Bericht bezog sich auf eine geheime Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, in der BND-Chef Gerhard Schindler seine These mit einer Auswertung von Satellitenaufnahmen und Fotos unterlegt hatte. Diese Information sollte nach dem Willen der Bundesregierung ebenso wenig publik werden wie eine Meldung über Probleme des Bundesamtes für Verfassungsschutz bei der Gewinnung von V-Leuten, die ebenfalls Gegenstand der Strafanzeige werden könnte. Im Fall der Süddeutschen Zeitung störten die Regierungsvertreter Recherchen über die technische Ausrüstung des BND. Über die technische Aufrüstung, wollte ich sagen, des BND. Sobald die Anzeige in Berlin eingeht, stehen die Staatsanwälte vor der heiklen Aufgabe, potenzielle Informanten im Kreis gewählter Volksvertreter und anderer Personen, die mit Geheimdiensten zu tun haben, finden zu müssen. Na, viel Spaß. Mal sehen, ob die die finden. Mach das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Das Massenmedium. Dann ein Riesenskandal diese Woche in Deutschland. Diesmal trifft es die Vergangenheit des Altkanzlers Helmut Schmidt. Eine neue Biografie untersucht nämlich das Leben Helmut Schmidts im Dritten Reich. Und was da zutage kommt, klingt gar nicht gut für den Altkanzler. War der Altkanzler einst Nazi oder hat er nur ein schlechtes Gedächtnis? Der Name des Offiziers, Helmut Schmidt, von 1974 bis 1982 Kanzler der Bundesrepublik, vielfacher Bestsellerautor und heute der bei weitem populärste Ex-Politiker des Landes. Die Passage über die Haltung des Soldaten zum Nationalsozialismus ist eine von insgesamt drei bislang unbekannten politischen Beurteilungen aus Schmidts Wehrmachtsakte im Freiburger Militärarchiv. Die Autorin Sabine Pamperien hat die Dokumente für ihr Buch über Schmidts Leben bis 1945 ausgewertet. Autorin Sabine Pamperien, Helmut Schmidt und der Scheißkrieg, so heißt das Buch, erschienen im Piper Verlag in München, 352 Seiten, 19,90 €. Da hieß es, er habe Organisationstalent, gute dienstliche Leistungen. Der 23-jährige Hamburger neige zwar zu vorlautem Verhalten, habe aber einen geraden Charakter und auch ideologisch sei er fest verankert, steht auf dem Boden der nationalsozialistischen Weltanschauung und versteht es, dieses Gedankengut weiterzugeben. Naja, das klingt nicht sehr schmeichelhaft für den Altkanzler. Auch die anderen Zeugnisse bescheinigen dem Oberleutnant einwandfreie nationalsozialistische Haltung. Da gibt es zum Beispiel einen Eintrag vom 30. Dezember 1943 oder enthalten den Vermerk nationalsozialistische Haltung tadelfrei vom 18. September 1944. War also ausgerechnet Helmut Schmidt als Enkel eines Juden und damit Mischling zweiten Grades, laut NS-Jargon Anhänger der Nazis, hatte die alte Bundesrepublik neben dem NSDAP-Mitglied Kurt Kiesinger von 1966 bis 1969 Kanzler gewesen, einen zweiten Kanzler mit brauner Vergangenheit. Sabine Pamperien legt das nahe. Schmidts Denken sei zeitweise von Nazi-Ideologie kontaminiert gewesen, schreibt sie, und wirft dem Altkanzler damit implizit Legendenbildung vor, wenn es um die eigene Geschichte geht. Schließlich hat der Sozialdemokrat 1992 für sich in Anspruch genommen, zwar nicht im Widerstand, wohl aber Gegner der Nazis gewesen zu sein. Unsere Sendung Der Streit um Schmidts Vita im Dritten Reich flackert seit Jahrzehnten immer wieder auf. Der damalige CSU-Chef Franz Josef Strauß warf ihm 1975 Nähe zum Regime vor, weil Schmidt von einem Vorgesetzten als Zuschauer zu einem der Prozesse gegen die Attentäter des 20. Juli abkommandiert worden war. Strauß behauptete, es habe sich um eine Auszeichnung gehandelt. Schmidt wehrte sich mit dem Hinweis, man habe ihn einschüchtern wollen. 1981 unterstellte Israels Ministerpräsident Menachem Begin sogar eine Verstrickung Schmidts in den Holocaust. Ich weiß nicht, was er mit den Juden an der Ostfront getan hat. Zitat Begin. Obwohl es keinen Hinweis gibt, dass der Wehrmachtsoffizier in irgendeiner Weise an NS-Verbrechen beteiligt war. Den Großteil des Krieges verbrachte Schmidt in der Etappe. Als Flak-Experte entwarf er Ausbildungsrichtlinien und Bedienungsvorschriften für Geschütze oder reiste für Vorträge durch das von den Deutschen besetzte Europa. An der Front war der Luftwaffenmann nur kurz. 5 Monate 1941 vor Leningrad und Moskau und schließlich ab Januar 1945 im Westen. Wie vorhin kurz angekündigt, verdammt in alle Ewigkeit, so macht sich der Spiegel lustig über die Dämmung von Häusern. Dann auf der Titelseite sogar die Volksverdämmung. Na klar, Volksverdämmung, Volksverdummung. Energiewende, wie Mieter und Hausbesitzer um Milliarden betrogen werden. Da sieht man eine junge Frau, die schaut aus dem Fenster, ein Blumenkasten auf dem Fensterbrett. Und dann sind diese hässlichen Dämmelemente, die das schöne Klinkerhaus zudecken, zu sehen. Pfui Teufel. Wie gesagt, an diesem Mittwoch will das Kabinett ein Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 beschließen. Die staatlichen Fördermittel für Wärmedämmung werden demnach aufgestockt, die steuerlichen Anreize vergrößert und der Druck auf Dämmmuffel wird erhöht. Schon heute muss bei jeder Fassadenarbeit, die mehr als 10% der Fläche betrifft, gleich die ganze Wand mit Dämmplatten beklebt werden. Andernfalls drohen bis zu 50.000 Euro Strafe. Das kann teuer werden. Bis zum Jahr 2050 soll der gesamte Immobilienbestand zumindest einmal gründlich durchsaniert werden. Das wären etwa 375.000 Gebäude pro Jahr. Die staatliche KfW-Bankengruppe hat ausrechnen lassen, dass insgesamt fast 840 Milliarden Euro investiert werden müssten, um die Ziele der Bundesregierung zu erfüllen. Doch lohnt sich Dämmen wirklich? Viele Bauherren, Mieter, Bauplaner, Architekten, Energieberater, Denkmalschützer, Feuerwehrleute und Ökonomen zeichnen ein anderes Bild als die Regierung. In der Realität stellt sich heraus, dass der Schießscharteneffekt bei gedämmten Fassaden noch das geringste Problem ist. Bei zahlreichen Bauprojekten stehen Aufwand und Ertrag in einem schlechten Verhältnis. Studien belegen, wie sich Bauherren systematisch verschätzen, wenn sie auf die Angaben der Dämmstoffhersteller vertrauen. Die Kosten der Wärmedämmung sind oft höher, die Energieeinsparungen häufig niedriger als erwartet. Hunderttausende Haushalte sind von diesen Fehlkalkulationen bereits betroffen. Eigenheimbesitzer müssen bei der Finanzierung nachschießen. Mieter werden für teure Energiesparmaßnahmen zur Kasse gebeten, die sich bei der Heizkostenbilanz kaum bemerkbar machen. Tja, kommen wir noch einmal zum Umweltskandal. 30 Jahre also nach der größten Chemiekatastrophe der Geschichte der Menschheit leidet im indischen Bhopal eine neue Generation von Opfern. Hilfe bekommt sie leider nicht. Was heute ein See ist, diente der nahegelegenen Chemiefabrik einst als Grube für ihre ungefilterten Abwässer. Mehr als 11.000 Tonnen Material wurden hier abgeladen. Jetzt sind Boden und Grundwasser mit Quecksilber, Nickel und anderen Schwermetallen verseucht. Doch tagtäglich tränken hier die Bauern ihre Tiere und die Frauen holen Wasser, um damit ihre Kinder und ihre Wäsche zu waschen. Mehr als 500.000 Menschen sind betroffen. Die Aktivistin Rachna Dingra nennt es eine unendliche Katastrophe, die sich in Bhopal vollzieht. Und die Welt schaut einfach weg. Nur rund 500 Meter sind es von dem trüben See bis zum ehemaligen Fabrikgelände von Union Carbide. Hinter den Wellblechdächern der Siedlung rosten die Ruinen der Fabrik wie ein Mahnmal in den Himmel. Sie sind stumme Zeugen der Tragödie, die hier vor genau 30 Jahren ihren Anfang nahm und bis heute kein Ende findet. Ende der 70er Jahre hatte das indische Tochterunternehmen des US-Chemiekonzerns Union Carbide, der heute zu Dow Chemical gehört, begonnen, in Bhopal das Schädlingsbekämpfungsmittel Sevin zu produzieren. Die 1,8 Millionen Metropole Bhopal ist die Hauptstadt von Madhya Pradesh, einem ländlich geprägten Bundesstaat im Herzen Indiens, etwas größer als Italien. Die Fabrik sollte der Stadt wirtschaftlichen Aufschwung bringen. Auf dem Gelände wurden tonnenweise giftige Chemikalien gebunkert. Doch die Geschäfte liefen schlecht. Bereits im Winter 1984 war nur noch eine Minimalbesetzung an Mitarbeitern im Einsatz. Das Werk sollte geschlossen und an einen anderen Standort verlegt werden. Nötige Wartungsarbeiten wurden ausgesetzt. Das Kühlsystem für die Gastanks und andere Sicherheitsvorrichtungen waren bereits abgebaut. Die Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1984 war sternenklar. Gegen Mitternacht entwichen durch ein Leck innerhalb weniger Stunden 27 Tonnen der hochgiftigen Chemikalie Methylisocyanat MIC. Eine Gaswolke zog über die Stadt und tötete tausende Menschen. Selbst die Vögel fielen vom Himmel, schrieb damals ein Reporter des Spiegels in der Titelgeschichte. Die Bilder aus Bhopal erinnerten auf schreckliche Weise an die Giftgaseinsätze im Ersten Weltkrieg. Die Ärmsten der Armen, die Bewohner der Slums neben der Fabrik, waren am stärksten betroffen. Überall lagen die Sterbenden, die Gliedmaßen im Todeskrampf verdreht, die Münder geöffnet, wie bei Fischen, die nach Luft schnappen. Bis heute sind mehr als 200.000 Menschen erkrankt und bis zu 30.000 an den Folgen des Unglücks gestorben. Eine genaue Zahl wird es nie geben. Viele, die in dieser Nacht ihren letzten Atemzug taten, wurden von keiner Statistik erfasst. Denn die einzigen, die ihre Namen gekannt hatten, waren ebenfalls tot. Die muslimischen Friedhöfe quollen über vor Leichen. Die Totengräber schaufelten Gräber im Akkord. Die Hindus, die ihre Toten verbrennen, türmten Scheiterhaufen aus menschlichen Leibern auf. Nach dem Gas betäubte der Geruch des Todes die Stadt. In diesem Dezember jährt sich, wie gesagt, das Gasdesaster von Bhopal zum 30. Mal. Es ist noch immer das größte Chemieunglück der Geschichte. Schlimmer noch als die unkontrollierte Verklappung von quecksilberartigen Abfällen im japanischen Minamata. Vergleichbar nur mit den Langzeitwirkungen der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl. Manche sprechen in Anlehnung an den Abwurf der Atombombe über Hiroshima und das Ausmaß des Schreckens von Bhopashima. Doch das, was in jener Dezembernacht geschah, war nur der Auftakt einer Apokalypse viel größeren Ausmaßes. Die ökologische Tragödie, die nachhaltige Vergiftung der Umwelt und der Menschen in Bhopal hat sich in den 3 Jahrzehnten seit jener Nacht vollzogen und sie vollzieht sich noch immer. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión, 24 años. Bei ihrem letzten Besuch auf den Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielt. Und nur noch eine Meldung vom Sport. Der weltbekannte Bergsteiger Madrid. Die Arbeit des Richters Pablo Rus belastet die konservative Volkspartei PP. Gegen 20 ehemalige Größen der Partei von Ministerpräsident Mariano Rajoy hat Rus jetzt Anklage wegen Korruption erhoben. Im Zuge der Ermittlungen sah sich die Gesundheitsministerin genötigt, zurückzutreten. Außerdem stehen Untersuchungen gegen den Ex-Schatzmeister Luis Bárcenas, der Schwarzgeldkonten der Partei verwaltet haben soll, vor dem Abschluss. Überdies wird PP-Generalsekretär Maria Dolores de Cospedal verdächtigt, illegale Wahlkampfspenden erhalten zu haben. Deshalb will die PP den unbequemen Richter, der vertretungsweise an den Nationalen Gerichtshof entsandt wurde, wohl schnell loswerden. Das von ihren eigenen Leuten, nämlich den Rechten, dominierte Standesgremium der Justiz entscheidet sich diese Tage, ob Ruiz gehen muss. Und wenn Ruiz gehen muss, heißt das keine weitere Untersuchung der Korruptionsaffären der Regierungspartei. Wieder einmal wird ein kritischer Richter mundtot gemacht. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Thema Syrien. Es gibt einen Luftkrieg der USA auf syrischem Boden. Ein Krieg, der nie erklärt wurde. Ein Krieg, der absolut illegal ist, aber der stattfindet vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Niemand regt sich auf, niemand protestiert. Böse ist nur Putin. Trotz des von US-Präsident Barack Obama vorgegebenen Ziels, den Islamischen Staat zu zerstören, fliegen die USA und ihre Verbündeten Luftangriffe auf niedrigem Niveau, schreibt der Spiegel. Das zeigt eine Auswertung der ersten 110 Tage des Luftkriegs. Als Grund nennt das Militär die im Vergleich zu früheren Kriegen höhere Trefferquote. Von fast 950 Angriffen sollen nur 2 nicht erfolgreich gewesen sein. Das heißt, 950 Luftangriffe, Bombardierungen innerhalb kürzester Zeit, 110 Tage. Das sind ungefähr 9 bis 10 Angriffe pro Tag. 9 bis 10 Mal Bomben abgeworfen auf Städte, auf Häuser, auf Leute, wer weiß. Und das Ganze wird so nebenbei erwähnt. Das ist ja nun nichts Weltbewegendes, laut unserer Presse. Und unsere Herrschaften, die ja aufschreien, wenn irgendetwas und irgendjemand gegen ihre Interessen verstößt. Doch kommen wir zu den USA, kommen wir zum Herrn Obama. Was haben wir gejubelt und uns gefreut, als er damals Präsident wurde und der fiese Dirty Old White Man, Stupid Man Bush, abtreten musste. Doch er hat's schwer. USA, die Schüsse und der Hass von Ferguson stehen für eine Zeitenwende. Viele Afroamerikaner haben die Hoffnung auf Gerechtigkeit zwischen Schwarzen und Weißen aufgegeben. Sie sind vor allem von Präsident Barack Obama enttäuscht. Als der damalige Präsidentschaftsbewerber Obama im März 2008 seine große Rede über Rassismus hielt, schien er jener Mann zu sein, der das Land einen und zusammenführen könnte. Im November des Jahres 2014 ist dieser Obama ein Präsident, der das Land gegen seine Intention, natürlich, noch tiefer gespalten hat. Auch Schwarze und Weiße. Das ist die eigentliche Tragik dieses ersten afroamerikanischen Präsidenten. Als Obama am vergangenen Montagabend im Weißen Haus die Entscheidung der Grand Jury kommentierte, der Grand Jury, wirkte er so hilflos wie selten zuvor während seiner Präsidentschaft. Noch während er seine schwarzen Mitbürger aufrief, Ruhe zu bewahren und friedlich zu bleiben, wurden in Ferguson die ersten Geschäfte geplündert und in Brand gesetzt. Seine Ansprache wirkte rätselhaft, uninspiriert und fahrig. Da sprach auch ein Präsident, der resigniert zu haben schien. Obama weiß, dass viele Ursachen für die alltägliche Diskriminierung von Schwarzen in den USA jenseits seiner Macht liegen. Wegen des ausgeprägten Föderalismus in den USA hat er wenig Einfluss auf das Verhalten von lokalen Polizeieinheiten oder das Justizsystem in einzelnen Bundesstaaten. In diesen Bereichen muss sich Obama auf Appelle beschränken, was er aus Sicht vieler Schwarzer zu selten und zu halbherzig getan hat und was aus Sicht des Weißen Hauses eher kontraproduktive Wirkung hätte. Ferguson markiert das Ende des Obama-Zeitalters, sagt der emeritierte Professor Colonel West von der Princeton University, einer der führenden afroamerikanischen Intellektuellen. Es sei ein sehr trauriges Ende, so West. Alles ist Gnade. Ihr bleibt nur Verdammt. Frau Buschmann, eine Hörerin unserer Sendung, wird heute 70 Jahre alt. Ferner kam diese Woche ein Sklavereibericht an die Öffentlichkeit. der sogenannte Global Slavery Index, herausgegeben von der UNO. Daraus geht hervor, dass schätzungsweise 35,8 Millionen Menschen weltweit dem jüngsten Global Slavery Index zufolge als Sklaven leben. Ohne Rechte, ohne die Freiheit, über den eigenen Aufenthaltsort zu bestimmen, mit Gewalt zu körperlich harter Arbeit, ohne angemessene Bezahlung gezwungen. Das sind die modernen Sklaven. Fabrikanten, Landbesitzer und Geschäftsleute machen Profit, indem sie über ihr Leben bestimmen, sie als Waldarbeiter im Amazonas schuften lassen, als Erntehelfer auf afrikanischen Plantagen, als Bauarbeiter in Arabien, als Hilfskräfte auf thailändischen Fischerbooten oder als Zwangsprostituierte überall auf der Welt. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Sklaverei, eine längst überwunden geglaubte Geschichte, ein längst überwunden geglaubtes Phänomen, ist in nahezu jedem Land der Erde zu finden. Verändert hat sich lediglich der Preis. Kostete ein Sklave im vergangenen Jahrhundert bisweilen den Gegenwert von 4.000 Dollar und mehr, werden Menschen heute in Ländern wie Indien oder Pakistan schon für 30 oder 40 Dollar verkauft. So die Autoren des Sklavereiberichts. Escuchando Ni Man's Land, un programa no solo en lengua alemana, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Tagesschau in 100 Sekunden. Reaktionen auf Ramelow-Wahl. Der SPD-Vorsitzende Gabriel sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, er finde die Hysterie um die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen abenteuerlich. Es sei Unsinn, so zu tun, als ob Ramelow die Rückkehr zum DDR-Sozialismus plane. Der Linksparteipolitiker war gestern mit einer Stimme Mehrheit zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Iran bestätigt erstmals Luftangriffe auf Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat im Irak. Vizeaußenminister Rahimpour sagte der britischen Zeitung The Guardian, man habe die Interessen von Freunden verteidigt. Einsätze würden direkt mit der Regierung in Bagdad und nicht mit den USA abgestimmt. Weiter Proteste gegen ungesühnte Polizeigewalt in den USA. In mehreren Städten gingen Menschen erneut auf die Straße. Auslöser der Proteste waren Einsätze weißer Polizisten, bei denen Schwarze ums Leben kamen. Gegen die Beamten war dennoch keine Anklage erhoben worden. Ausschreitungen nach OSZE-Treffen in Basel. OSZE-Gegner und die Polizei lieferten sich Straßenschlachten. Mindestens 18 Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Die Demonstranten werfen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vor, nur vorzugeben, sich für den Frieden einzusetzen. Tatsächlich seien die größten Kriegstreiber Mitglied dort. Dortmund gewinnt Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga. Der BVB besiegte Hoffenheim mit 1:0 und verschafft sich so etwas Luft im Abstiegskampf. Das Tor des Abends erzielte İlkay Gündoğan. Das Wetter vielfach wolkenverhangen, vereinzelt etwas Regen, besonders im Süden. Im Bergland auch Schnee. In Küstennähe zum Teil sonnig, auch im Osten mitunter aufgelockert. Höchstwerte 1 bis 8 Grad. Ja, Dortmund hat gewonnen, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, liebe Fußballfans. Klasse, wir freuen uns natürlich. Ich bin ja Dortmund-Fan, habe mich schon lange als solchen zu erkennen gegeben. Der FC Bayern und Borussia Dortmund streiten im Moment um den Nationalspieler Marco Reus. Es soll sich um ein gebrochenes Versprechen handeln. In der Tat, er wusste nichts über die Hintergründe der Komödie. Reus, wegen einer Verletzung am Außenband bis Januar nicht einsatzfähig, ist in den vergangenen Wochen zwischen die Fronten geraten. Anfang August plauderte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge unvermittelt Details aus Reus' Vertrag mit Borussia Dortmund aus. Der Spieler habe da eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt. Biete ein Verein 25 Millionen Euro, mutmaßte Rummenigge, könne Reus gehen. Ja, das wurde in Dortmund natürlich nicht wohlwollend aufgenommen. Dortmunds Clubchef Hans-Joachim Watzke schäumte vor Wut. Voriges Jahr hatten die Münchner dem Rivalen bereits Mario Götze weggekauft. Diese Saison wechselte Stürmer Robert Lewandowski vom Ruhrpott an die Isar. Und nun wollen sie auch noch Reus haben? Karl-Heinz Rummenigge nimmt durch sein Verhalten billigend in Kauf, dass das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München weiter beschädigt wird, ließ Watzke auf der Homepage des Vereins verbreiten. Mit kaum gebremster Wut empörte er sich über die Frechheit des Kollegen, Vertragsinterner von Angestellten des BVB öffentlich auszuplaudern. Nun herrscht Eiszeit zwischen Rummenigge und Watzke. Rummenigge hat Reus bislang kein Angebot unterbreitet. Allerdings traf er sich Mitte Oktober am Rande des Länderspiels zwischen Deutschland und Irland mit den Beratern des Spielers. Man tauschte sich aus. In München ist zu hören, dass man den Nationalspieler nehmen würde, aber ihn keineswegs zu einem Spitzenverdiener machen wolle. Reus sei zu verletzungsanfällig. Man sei nicht endgültig überzeugt von seiner Leistungsfähigkeit. In Dortmund glauben sie, dass Rummenigge nur pokert, dass er seine Chancen auslotet. Man ist sauer. Though a mother I can smother, mother love. practice her profession, and he dabbled with the palette and the paint. But the art he couldn't master, so he went from paint to plaster, and today he calls himself a plaster saint. Is he good or evil fairy? All his pals have now grown wary that his thoughts of them didn't break the purse. How he gave his friends the finger just to gratify and culminate an urge. Shake-a-boomer, once the dew was on the rose, where you end up in the wind-up. Shake-a-boomer, heaven knows, ever ruthless, ever truthless, when the judgment days to you, repercussions from Russians, Shinkelgruber, say you're through. Every village that you pillage in revenge will turn on Probleme hat Herbert Grönemeyer zurzeit keine. Über 13 Millionen Tonträger hat er bisher verkauft. Die Massen lieben den unkomplizierten Popstar aus Bochum. Seit 2 Jahren ist der 58-Jährige nun auch wieder in festen Händen. Also alles prima für Grönemeyer. Nur was singen, wenn man keine Probleme hat? Jeder Mensch schreibt klammheimlich seine Biografie, spielt die Hauptrolle in seinem Film und führt dabei Regie. Also erstmal denke ich mir nicht sehr viel bei meinen Platten, das ist das Erste. Aber es ist natürlich auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, sondern manche Worte sind auch nur da, weil da gerade eine Lücke war. Da muss was hin. Und dann finde ich ein Wort und sage, das passt auch von der Größe genau gut jetzt. Und das hat ungefähr so 1,2 Zentimeter. Und das muss da hin und dann sage ich weiter jetzt. Erklärt Herbert Grönemeyer, der deutschen liebster Popstar, überdauernd jetzt sein 14. Studioalbum. Grönemeyer bereitet das Schreiben von Liedtexten enorme Schwierigkeiten. Musik, sagt er, sei schnell erfunden. Musizieren mache großen Spaß. Mit seiner Band spielt er bis zu 25 neue Stücke pro Album ein. Wenn es dann aber ans Singen geht, packt ihn der nackte Horror. Auch bei den Liedtexten seines neuen Longplayers war das wieder so. Beim Texten weiß ich, jetzt gibt's kein Entfliehen mehr, dann setze ich mir auch einen Termin. Also ich mache das wie im Theater, dann ist Premiere und dann muss die Platte fertig sein. Und dann fange ich an zu schreiben und das ist dann ziemlich grausam, weil ich mir erstmal vorstelle, oh Gott, was schreibst du eigentlich oder worüber willst du eigentlich singen? Und schreib einfach drauf los, irgendwas. Auch auf Dauernd jetzt ist wieder das unfassbare grönemeyersche Poesie-Staccato angesagt. Da werden in expressionistischer, wilder Manier Silben, Worte und Bilder aneinander geklustert, auf Kosten der Verständlichkeit. Bist der Luftzug, mein Verstand, bist der Unfug. Fang mich an etwa heißt dieser Song, ein verkapptes Liebeslied. Songzeilen sind für Grönemeyer dann gelungen, wenn sie nicht vollkommen verständlich sind. Mit anderen Worten, der Mann liebt schiefe Bilder und miserables Deutsch. Die Brücke ist breiter als der Fluss, lautet eine Stilblüte dieses Albums. Oder du bist und bleibst mein Ein, mein Streit, bin selbst bereit in der Regenzeit, eine andere. Auch wenn man derartige sinnfreie Zeilen getrost als reinen Stuss abtun darf, geliebt werden die pseudolyrischen Ergüsse von den Grönemeyer-Fans dennoch. Unglaubwürdig ist dann wieder, dass sich auf Dauernd jetzt auch Liedtexte finden, die ernste Themen behandeln. Songs wie Unser Land und Uniform wollen das Zeitgeschehen kommentieren, kritisch sein, bleiben aber in nicht ernstzunehmendem Kauderwelsch, in ungenauer Sprache stecken. Und dann ist da noch Der Löw ist los. Ein Lied, in dem Grönemeyer mit einem Pathos, das auch Ernst Jünger erfreut hätte, das WM-Finalspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft verherrlicht. Geschliffen, gegriffen, sie waren übergroß, unendlich hat es gereicht. Um derartiges zu gutieren, muss man halt Fußballfan sein. Trotz dieser inhaltlichen Defizite, die typisch sind für Grönemeyer, ist Dauernd jetzt musikalisch überaus ansprechend. Die Musik klingt lässig und ziemlich entspannt. Grönemeyer und sein Produzent haben sich an Trip-Hop und Downbeat von Kruder und Dorfmeister orientiert. Nicht jeden Track mit zu vielen Tönen vollstopfen, lautete die Devise. Gut so. Jetzt bräuchte es nur noch jemanden, der dem Mann das Dichten beibringt. Dann wäre er wirklich ganz weit vorn. Ja, das war eine nicht so nette, nicht so positive Kritik an Grönemeyers neuem Album. Wir haben noch nicht alle Songs gehört hier vom Niemandsland. Ich guck mal, hier auf YouTube gibt es ein paar Sachen. Da gibt es das Lied Unser Land 2014. Hören wir da mal kurz rein, mal sehen, ob es da was gibt. Hoffentlich bringen die uns jetzt nicht diese schreckliche Werbung. Ja, Unser Land 2014, Herbert Grönemeyer. Eine Live-Aufnahme, Qualität ist nicht so doll, aber man bekommt einen Eindruck. Löffel rein und raus, nur weil man nach im Kern will ganz weit weg, nur weg. Fernweh nach Monsun, Regenzeit, Stromschnellen, bevor ich hier am Rad dreh. Ohne Sinn und, ohne Sinn und, ohne Sinn und Zweck. Champion Fulton. Greetings to all the listeners of Radio Contrabanda. Eine Sendung in deutscher Sprache bei Radio Contrabanda 91.4 FM. Mitgewirkt haben die Toten Hosen, Materia, Crow, Max Herre, Joy Denalane, Adel Tawil, Peter Maffay, Silbermond, Ina Möller, Gentleman, Michi Beck, die Fantastischen Vier, Max Rabe, Andreas Burani, Sportfreunde Stiller, Donuts, Thes Ullmann, Wolfgang Niedecken, Sammy Amara von den Broilers, Milky Chance, Clueso, Zweiraumwohnung, Jan Delay, Udo Lindenberg, Anna Loos, Jan-Josef Liefers, Patrize, Philipp Poisel, Seth und Jennifer Rostock. Die Rede ist vom Band-Aid-Klassiker Do They Know It's Christmas. Da wurde eine deutsche Version aufgenommen und wie gesagt, nahezu alle bekannten deutschen Popkünstler waren dabei, als am vergangenen Montag die deutsche Version des Band-Aid-Klassiker aufgenommen wurde. Der deutsche Text stammt von Campino, Materia, Thes Ullmann und Sebastian Wehling. Der Kampf gegen Ebola war für die UNO Anlass, Bob Geldof zu bitten, Band Aid 30 ins Leben zu rufen. Daraufhin rief Geldof seinen alten Freund Campino an, der wiederum die einheimische Popszene für eine deutsche Version zusammentrommelte. Über die Verwendung der Einnahmen aus dem Verkauf von Single und Downloads entscheidet der Band Aid Trust. In der Vergangenheit vergab der Band Aid Trust Gelder an Organisationen wie Oxfam, UNICEF, Care International, World Food Program und WaterAid. Neben der Bekämpfung des akuten Ausbruchs der Krankheit ist die Entwicklung eines Impfstoffes ebenso ein Anliegen wie der Aufbau einer besseren medizinischen Versorgung in den betroffenen Ländern und das Bemühen, das Thema in den Industrieländern auch auf der Tagesordnung zu halten, wenn die aktuelle Krise einmal überstanden sein sollte. Yeah. kein Abschied und keine Umarmung. Jeder stirbt. Diese YouTube-Versionen, die klingen doch manchmal nicht so lupenrein, wie wir es gerne hätten, sondern doch ein bisschen schepperig und wummerig. Na gut, sei es drum, es geht um eine gute Sache, es geht um Live-Aid für Leute, um die sich niemand kümmert auf der Welt. Die Popmusiker tun's auf ihre Art, natürlich kann man das kritisieren, angreifen, man kann viele, viele Argumente anführen, um zu sagen, die wollen doch nur selber sich bekannt machen, ihre Popularität erhöhen und so weiter. Sei es drum, das Geld kommt doch zum Teil zumindest und ich hoffe zu einem sehr großen Teil an die Bedürftigen und das ist toll. Kasernen, da schult man sie, so war es immer und endet nie. In den Kasernen, da warten sie. Musik. schönen Mädchen, da träumen sie. Die schönen Mädchen verlassen sie. So ist es immer und endet nie. Von schönen Mädchen, da träumen sie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Ob sie auch wollen, das fragt man nie. So war es immer und endet nie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Zum Schluss der Sendung möchte ich über einen Film sprechen, Thema Kino. Es geht um den Film Im Keller. Der sorgte nämlich in Österreich für einen politischen Eklat. Der Regisseur Ulrich Seidel ergründet darin geschlossene Gesellschaften, in denen Normalos ihr Unwesen treiben. Normale Bürger. Hintergrund der Unstimmigkeiten: zwei burgenländische ÖVP-Gemeinderäte mussten im September 2014 auf Druck ihrer Partei alle politischen Funktionen zurücklegen, weil sie in einer Szene des Seidel-Films aufgetreten waren. Achtung, darin verbringen sie einen gemütlichen Abend im Keller eines Freundes, um stupide Witze zu reißen und Schnaps in sich hineinzuschütten, umgeben von Hakenkreuzflaggen, Stahlhelmen und Reichsadlerwandschmuck unter einem großformatigen Gemälde, das Hitler in Feldherrenpose zeigt. Normalos also. Die konservative österreichische Volkspartei, die ein derart lockeres Verhältnis zu den Insignien des NS-Terrors nicht hinnehmen konnte, hatte auf die Nazi-Keller-Affäre mit Entlassungen reagiert, sprach aber weiterhin von verzerrter Darstellung. Nun ist bekanntlich nichts, was in einem Film auftaucht, ganz real. Noch die zuverlässigsten Dokumentaristen schließen per Bildausschnitt und Montage mehr aus als ein, treffen Entscheidungen, präsentieren die Wirklichkeit nach ihrem Willen und Gewissen. Die ungeahnt heftig geführte Debatte über Im Keller warf somit sehr alte Fragen wieder auf. Wie inszeniert darf ein Dokumentarfilm aussehen, um als wahr begriffen zu werden, und beutet Seidel die Menschen aus, die er vor seine Kamera setzt? Auf die Tür zu. Meine Potenz hat sich irgendwann einmal herausgestellt, dass ich einen ziemlich starken Samenstrahl wegschießen kann. Und mit dem habe ich eigentlich viele Damen schon ziemlich in Erstaunen versetzt. Ja, man sieht eine Art Partykeller von Normalbürgern. Die fuchteln da mit Pistolen herum. War immer kein Barwein nicht gießen oder was? Dieser Mann spricht in seinem lokalen Dialekt, schön eingefärbt. Der hat den Keller voll mit ausgestopften Tieren. Er sitzt da mit seiner Frau auf einem Sofa, Leopardenfell. Hier haben wir die Männer im Nazi-Keller. Da ist eine Nazi-Uniform. Wie gesagt, das gerade erwähnte Hitler-Porträt sieht man. Da haben sie eine Frau in einen Käfig eingesperrt. Eine sehr beleibte Frau. Im Keller. Hier ist eine alte Dame, die wühlt in ihrem Keller herum, in irgendwelchen Kisten. Und das Ganze macht doch einen recht normal freakigen Eindruck. Vier Herren spielen Blasinstrumente. Dann sieht man einen Keller mit Waschmaschinen. Nochmal den Nazi-Keller. Ein grauhaariger Mann staubt das Hitlerbild ab. Dann eine Art Satans-Ritualkeller. Ein Film von Ulrich Seidel. Wir verabschieden uns vom Niemandsland. Wir sagen Tschüss, Agur, Adeo. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen ein schönes, verlängertes Wochenende hier in Spanien und in Katalonien. Haben wir ja heute einen Feiertag und nochmal am Montag, da ist der 8. Dezember, das ist der Tag der Verfassung. Wie auch immer. Und wir freuen uns jedenfalls, dass wir, zumindest alle arbeitenden Menschen, ein langes Wochenende haben. Meine Damen und Herren, machen Sie es gut, werden Sie glücklich. Tschüss. Was ist denn hier los, Frau Merkel? Ach, Schäuble, stellen Sie sich das vor. Die Russen haben mich nicht mehr lieb. Alles dunkelblau, die Luft ist warm. Noch einmal 8 Stationen laufen, anstatt Bus zu fahren. Kaputte Fensterscheiben, geklautes Bier. Du kannst zu Hause bleiben oder du bist draußen mit mir. Bald ist der Tag wieder kurz und die Nacht kalt. Noch einmal gehen mit dir über warmen Asphalt. Nochmal einbrechen im Freibad, wie gesagt. Vielleicht war das der letzte heiße Tag in diesem Jahr. Und es ist schon wieder Winter. Du bist weg, ich bin hier. Du studierst jetzt in Frankfurt am Main. Es ist schon wieder Winter. Ich hab Batsch in den Schuhen, da ist im Lauf. Ich bin furchtbar allein. Nichts ausgeben, alles aufgespart. Für 100 Bilder mit dir im Fotoautomat. Marte Peng. In meinem Rucksack, nochmal hängt die ganze Gang zusammen vom Club ab. Die Flaschensammler bringen den Pfand zurück. Nochmal halb verwischte Stempel auf dem Handrücken abgedrückt. Im Sommer Regen zwischen Späti, Bier und Neonlicht. Nochmal all die Dinge tun, bevor es dafür zu spät ist. Und es ist schon wieder Winter. Du bist weg, ich bin hier. Du studierst jetzt in Frankfurt am Main. Es ist schon wieder Winter. Ich hab Matsch in den Schuhen, da ist im Läuft. Ich bin furchtbar allein. Es ist schon wieder Winter. Ich werde depressiv, wenn die Sonne nicht scheint. Sterbende Hände nochmal. Mit dir Farbbomben werfen an die Wände. Wir haben nichts in den Taschen, nichts zu verlieren. Die ganzen anderen Spasten sind nicht so wie wir. Nochmal ACAB, bevor es albern ist. Dann sind die Straßen voller Schnee und du zu alt für den Mist. Nochmal auf den Dächern sitzen, vielleicht zum letzten Mal. Der nächste Sommer wird auf keinen Fall so wie der letzte war. Und es ist schon wieder Winter. Du bist weg, ich bin hier. Jetzt in Frankfurt am Main. Es ist schon wieder Winter. Ich hab Matsch in den Schuhen, da ist ein Läuft. Ich bin furchtbar allein. Es ist schon wieder Winter. Ich werde depressiv, wenn die Sonne nicht scheint. Es ist schon wieder Winter. Und bis zum nächsten Sommer ist noch so viel Zeit. Bruno Mars hat schon den ersten Weihnachtshit. Warum du jetzt alleine bist, verstehen wir beide nicht. Scheiße, hatten wir nicht vorgestern noch 28 Grad. Jetzt steht hier auf einmal Marzipan im Supermarktregal. Nicht mehr dunkelblau, jetzt ist alles dunkelgrau. DVDs zu Hause schauen reicht im Grunde aus. Aber doch nicht allein, drei Staffeln Dexter. Du sagst, vielleicht sehen wir uns beide an Silvester. Doch du bist jetzt nicht hier. Und ich bin allein. Du studierst im verdammten Frankfurt am Main. Ich werde depressiv, wenn die Sonne nicht scheint. Und bis zum nächsten Sommer ist noch verdammt viel Zeit, verdammt viel Zeit. Contrabanda es la mejor radio del mundo.